Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle einen erfolgreichen und guten Tag und es geht euch allen gut. Ja, mein Tag ist schon wieder geflogen wie verrückt. Also, ist unglaublich. Ich mache jetzt das Video. Wir haben es jetzt bei mir auf der Uhr 16:03. Wenn ihr es sehen werdet, wird es ungefähr 18 Uhr sein. Dann bin ich gerade wahrscheinlich so knapp aus dem Gym wieder raus. Heute ist Brust dran. Ein bisschen Bankdrücken und Schrägdrücken und so weiter. Ich freue mich schon. Ich bin voller Energie. Und danach geht es weiter zu den Hunden, mit den Hunden noch eine schöne Runde raus. Und ja, dann heute Abend, wie gesagt, hier noch ein bisschen Haushalt, den Tag ausklingen lassen und schon ist wieder Mittwoch. Also das ist im Moment also wirklich verrückt, wie die Zeit fliegt. Ja, Männer, ich will an dieser Stelle nochmal Danke sagen vorab. Wenn ich jetzt ein Video hochlade, habe ich ja 24 Stunden später über 1000 Views auf dieses Video. Also das ist schon echt heftig. Also danke für den Support und danke, dass ihr alle da seid und euch das alles anschaut und da euren Mehrwert draus ziehen könnt. Das bedeutet mir viel und finde ich wirklich, ist wirklich wichtig und ich finde es super. Also macht wirklich Spaß. Danke dafür. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos. Den schmalen Grat zwischen ist jemand tatsächlich hilfsbedürftig oder nutzt er euch gerade aus? Das zu erkennen und da eine Sensibilität für zu entwickeln. Also ich ja jetzt beispielsweise, wie ich immer sage, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich habe 20 Jahre meines Lebens Vertrieb gemacht, ich habe so viele Menschen gesehen und da ist die Red Pill für mich auch mehr als nur Female Nature. Das ist Gesprächsführung, das ist Begreifen von allen Zusammenhängen auf so, wie sie in der Realität sind und nicht so, wie man sie gerne sehen möchte. Und das betrifft bei mir nicht nur die Natur der Frau oder beziehungsweise die Dynamiken der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern ist für mich ein viel breiteres Spektrum. Ich sehe das viel umfassender, also allumfassend, wenn man das so will. Auch würde ich mir nie anmaßen, die absolute allumfassende Meinung zu haben, aber ich möchte schon wissen, ich möchte schon begreifen. So war ich aber schon immer. Ich habe mich nie zufrieden gegeben mit, ja, ist halt so. Ist halt so, habe ich nie akzeptiert, wenn mir das irgendwer gesagt hat. Dann wollte ich mal wissen, warum ist das so? Ist das wirklich so? Oder wurde dir das nur erzählt? Und da gibt es ja auch einen himmelweiten Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Das ist ja vielen gar nicht, die wissen ja gar nicht, ob sie was wissen oder ob sie das, was sie glauben, für Wissen halten. Und da ist der Unterschied, finde ich, also auch wirklich hochinteressant. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Zylinderkopfdichtung von einem Motor selber erneuert habe, ich habe die Handlungsabläufe, die Handlungsanweisungen gelesen, die Anzugsdrehmomente und so weiter gelesen, habe das selber mit meinen Händen umgesetzt, mit dem Drehmomentschlüssel umgesetzt, die richtigen Schrauben in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Anzugsmoment angezogen und so weiter. Also habe die Arbeiten mit meinen Händen durchgeführt, habe da selber reingeguckt. Dann weiß ich danach, wie das geht, weil ich habe es selber gemacht. Wenn mir das irgendwer erzählt, wie es geht, dann kann ich es ja nicht wissen, dann kann ich demjenigen ja nur glauben. Also glaube ich zu wissen, wie es geht. Ich weiß aber erst, wie es geht, wenn ich mich tatsächlich davon überzeugt habe. Und da ist für mich der Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Viele Leute, ich weiß, wo die Grenze meines Wissens ist, weil ich es einfach noch nicht weiß. Also glaube ich und möchte diesen Glauben quasi mit Fakten und mit Erkenntnissen und mehr Wissen quasi mehr in den Bereich des Wissens kommen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das ist den meisten Menschen aber gar nicht klar, ob sie gerade noch im Bereich Glauben oder Wissen sind. Die unterscheiden das gar nicht und halten ihren Glauben für Wissen. Und das finde ich ist ein großer Fehler. Ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, man muss erkennen, und darauf wollte ich erstmal hinaus, warum ich das weiß inzwischen, weil ich das selber erfahren habe. Ich habe all diese Nuancen des Lebens selber an mir erfahren und deswegen habe ich da weiß ich gewisse Dinge. Beispielsweise, wann mich jemand ausnutzen will oder wann jemand tatsächlich meine Hilfe braucht. Da möchte ich euch jetzt mal ein interessantes Beispiel geben von meiner Mutter. Sie ist wirklich, Mama, tut mir leid, dass du dafür schon wieder herhalten musst, falls du das siehst, aber sie ist halt ein Paradebeispiel für diese Themen. Wie ich ja gesagt habe, sie ist Friseurin in Rente, dementsprechend bekommt sie eine kleine Rente, dafür hat sie auch mein Verständnis, da kann sie ja jetzt nichts für, dass sie jetzt nicht für höhere Berufe quasi bestimmt war, dass das jetzt nicht ihr Bestreben war. Dafür verurteile ich niemanden für sein Ein- und Auskommen. Dementsprechend ist mir auch klar, dass sie immer irgendwie einen Geldbedarf hat, den sie selber nicht decken kann. Es ist alles sehr teuer da draußen und so weiter. Das braucht mir jetzt niemand erklären, das ist mir völlig geläufig. Jetzt ist es allerdings so, dass sie, um diesen Geldbedarf zu decken oder einen Mangel an irgendwelchen Produkten zu decken, bei mir Manipulation auspackt. Also es mir schwer macht, am Anfang früher auch schwer gemacht hat, zu unterscheiden, braucht sie jetzt tatsächlich meine Hilfe oder manipuliert sie mich zu ihrem Vorteil. wie ich ja gestern in dem Video, werde ich hier zum Ende auch nochmal verlinken, falls ihr es nicht gesehen habt, dass man einfach draufklicken und es sich nochmal angucken kann, habe ich ja gestern im Video schon angesprochen, also wenn meine Mutter trotz allem, was falsch gelaufen ist, meine Hilfe braucht, also wahrhaftig meine Hilfe braucht, ihr Kühlschrank ist leer, dann stopfe ich ihr den voll oder ihr Auto bleibt liegen, dann lasse ich es abschleppen oder sie braucht eine neue Starterbatterie, hat keine Kohle, dann kriegt sie eine von mir. Das ist, wenn sie tatsächlich meine Hilfe braucht. Aber hochinteressant, um das jetzt unterscheiden zu können, also sie rief mich vor einigen Tagen an und man merkt dann immer sofort, möchte sie nur einen lockeren Schnack machen, möchte sie wissen, ob sie ihrem Sohn gut geht oder möchte sie irgendwas. Und ich höre sofort an ihrer Stimmfarbe, sie möchte was. Und dann habe ich auch gesagt, Mama, ja gut, sag ich, hör auf mit dem Gesabbel, sage ich, komm zur Sache, was möchtest du? Weil ich merke, sie möchte was, also raus mit der Sprache, was möchtest du, sage ich. Ja, sagte zu mir, du weißt ja, meine Küche, die ist ja schon ziemlich in die Jahre gekommen und die sieht ja schrecklich aus und es funktionieren ja auch nur noch 3 Herdplatten von 4 und der Ofen, der hat einen Wackelkontakt und 2 Fronten sind nicht mehr an Ort und Stelle und es ist ja alles schon ziemlich klapprig und eigentlich will ich eine neue Küche und kannst du dir mit mir mal welche angucken fahren? Okay, also da geht schon los. Ich soll Zeit investieren und mir mit ihr Küchen angucken fahren. Sage ich, ja Mama, sage ich, okay, aber du weißt, eine neue Küche kostet 3, 4, 5.000 Euro, je nachdem, was man da machen möchte. Hast du das Geld beisammen? Weil ich weiß ja, wie der Hase läuft. Sage ich, und da bin ich ja auch wahnsinnig redpilled, also ich bin wach. Ich sage, hast du das Geld zusammen? Ich stelle direkte Fragen. Ja, nee, sagt sie, also ich hatte gehofft, du hast ja Geld, sagt sie zu mir, und jetzt geht's los, dass du mir das vorfinanzierst. Ja, Mama, sage ich, aber das habe ich doch schon unzählige Male gemacht, sage ich, und habe ich jemals meine Kohle wiederbekommen? Ja, sagt sie, dann lassen wir das weg mit dem Vorfinanzieren, sagt sie, kommt sie direkt zur Sache. Am liebsten wäre es mir, wenn du mir die Küche gleich schenken würdest, weil du kannst das ja. Ja, sage ich, Mama, ich kann das wohl, sage ich, aber muss ich dir ganz klar sagen, nein, sage ich, habe ich kein Interesse dran, dir eine Küche jetzt zu schenken. Möchte ich nicht. Ja, sagt sie, aber das kannst du ruhig mal für deine Mutter machen, weil es fällt alles auseinander und dann kannst du die auch auseinanderbauen, sagt sie zu mir, die wegbringen und die neue gleich einbauen. Sagt sie, es wäre selbstverständlich in ihrer Wahrnehmung, dass Männer ihr zuarbeiten. Und deswegen auch, muss ich parallel einschieben, hat sie in jungen Jahren auch immer schon mich vorgebrieft, also vorgebluepillt und beschämt, indem sie mir von klein auf immer gesagt hat, liebe dein Mutterherz, solange es schlägt, wenn es gestorben ist, ist es zu spät. Damit wollte sie mir schon immer das schlechte Gewissen machen, ja, hilf deiner Mutter, solange sie noch da ist, damit du dir später kein schlechtes Gewissen hast, dass du mir jetzt nicht geholfen hast, zu Lebzeiten. Und das erzählt sie mir schon seit 30 Jahren, also kann ich mich daran erinnern, seitdem ich 8 Jahre alt bin, dass sie diesen Spruch quasi, diesen Satz sagt. Und jetzt ist sie, wie gesagt, 60, hat sie mir vor 30 Jahren schon erzählt und wird sie mir in 30 Jahren immer noch erzählen. Jedenfalls zurück zu der Küche, ich sage mal, nein, sag, ich habe kein Interesse daran, jetzt dieses Geld rauszutun. Sag, ich habe das Geld, aber ich tue es dafür nicht raus. Deine Küche funktioniert doch, sag ich. Du hast 3 Herdplatten, du hast einen Ofen, sage ich, mit dem Wackelkontakt kann man sich schon arrangieren. Du hast eine Kaffeemaschine, du hast einen Kühlschrank, sage ich, du hast was zu essen drin, sage ich. Es funktioniert, alles was du hast, sind Luxusprobleme. Du möchtest was Schöneres haben, sage ich, auf meine Kosten, sage ich, nein, geht nicht. Ja, also sagt sie, also da bin ich ja jetzt wirklich enttäuscht von dir, sagt sie zu mir. Dass du deiner Mutter da jetzt nicht mal in dieser Notlage helfen willst. Genau so sagt sie das zu mir. Und will mich beschämen, dass sie von mir enttäuscht ist und will mir ins Gewissen rein. Also will in meinen Kopf rein und dass ich darüber nachdenke. Tja, sag ich mal, wenn ich mal ganz kurz abwäge, weil ich bin da wirklich knallhart und standfest in meinen Überzeugungen und sag du, weil ich weiß um meine positiven Eigenschaften, ich weiß um meine helfenden Eigenschaften, dass ich tatsächlich bereit bin zu helfen und dann auch meinen Egoismus zurückfahre, wenn es wirklich notwendig ist und ein anderer Mensch, ganz gleich ob Mann oder Frau, aus meinem Kreis Hilfe braucht. Aber ich merke sofort, wenn ich manipuliert werde. Und dann sage ich so, ja, wenn ich aber kurz abwäge, sage ich 3.000 Euro in meiner linken Hand, sage ich, oder die 3.000 Euro weg und dafür bist du nicht mehr enttäuscht von mir, wofür ich mir nichts kaufen kann, entscheide ich mich dafür, die 3.000 Euro zu behalten, sage ich, so logisch. Hin und her, sagt sie, und dann merkte ich schon, war sie ein bisschen kurz angepisst, dann muss ich mal Oma, also ihre Mutter, fragen, ob die das vielleicht, ja, sage ich, warum denn nicht gleich so? So, um das jetzt nicht zu lang zu machen, jedenfalls haben wir dann ein paar Tage später wieder nochmal telefoniert und dann sagt sie, Oma kauft mir jetzt die Küche. Also hat sie ihre Mutter dahin manipuliert, ihr die Küche zu kaufen und ob ich dann wenigstens mal mit ihr jetzt da irgendwo hinfahren kann, mir diese Küchen anzugucken. Ich sag mal, nein, ganz ehrlich, nein, sag ich, habe ich da überhaupt keine Zeit für, sag ich, das wirst du schon lösen auf deine Art. Weil sonst bin ich da maximal mit involviert. Ja, und kannst du mir die alte Küche nicht abbauen, sagt sie zu mir. Ich sage, nein, sag ich, auch dafür habe ich keine Zeit. Und sagt, das hast du ja gut hingekriegt, sage ich, dass Oma dir die neue Küche kauft. Ja, sagt sie, da sage ich, ist ja gut, dass ich das nicht gemacht habe, sage ich, sage ich zu ihr. Da sagt sie zu mir, ich bin ja auch stolz auf dich, mein Sohn, dass du dich von uns Frauen nicht ausnehmen lässt. Okay, so, bumm, da wird man, wenn man schon wach ist, man wird noch wacher in dem Moment. Also meine Mutter gewinnt auf jeden Fall. Entweder kriegt sie eine neue Küche oder aber sie kann stolz auf ihren Sohn sein, dafür, dass ich ihr keine Küche kaufe. Weil sie sagt, ich bin stolz auf dich, dass du dich von uns Frauen nicht ausnehmen lässt, sagt sie. Und warum sollst du auch für andere Frauen, auch damit meint sie sich auch selbst, warum sollst du auch für irgendwen dein Geld ausgeben? Also bin ich auch stolz auf dich, dass du da so fest in deinen Überzeugungen stehst. So hat sie das gesagt. Und da ist man doch hellwach. Also manchmal muss man diese Dinge auch einfach aussetzen. Man darf das nicht an sich ranlassen. Diese Frauen wollen in den Kopf rein. Und dass ich mir jetzt ein schlechtes Gewissen mache, weil ich könnte es finanziell, es wäre für mich kein Problem. Ein Fingerschnipp, 5.000 Euro, Küche, fertig. Aber ich habe 5.000 Euro von meinem schwer verdienten Geld weniger. Kommt nicht in Frage. Da ist kein echter Bedarf. Und auch wenn sie nur auf einer Herdplatte sich noch ein Würstchen warm machen kann. Es funktioniert. Es ist nicht mein Problem. So, sie hat nämlich auch alles falsch gemacht. Sie hat meinen Vater vertrieben. Sie kann auch keinen adäquaten Mann pleasen. Das kann sie nicht. Sie kann nichts einsehen. Sie kann sich nicht fügen. So. Und weil sie sich nicht fügen kann und sich auch selber keine Ressourcen beschaffen kann, ja, ist sie in dieser Situation. Aber manipulieren kann sie ganz gut. Damit wollte ich nur sagen, diese Dinge muss man aussetzen, die darf man nicht an sich ranlassen. Sie will in den Kopf rein, indem sie sagt, da bin ich jetzt aber enttäuscht von dir, mein Sohn. Ja, meine Güte, dann sei doch enttäuscht. Was ändert's mich? Was ändert's an meinem Leben? So viel zu meiner Mutter. Jetzt habe ich auch noch eine Schwester, die auch nach einem hochmanipulativen Schema läuft. Und die ist letztes Jahr, werde ich auch nie vergessen, dieses Telefongespräch, auch der Hammer, die ist letztes Jahr umgezogen und ich gebe euch all diese Informationen an die Hand, wenn ihr mit ähnlichen Situationen konfrontiert seid, geht euren eigenen Weg. Lasst euch da nicht hinziehen, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, dass ihr plötzlich irgendwo steht, wo ihr nie hin wolltet. Bleibt auf eurem Weg, steht in euren Überzeugungen. Gesunder Egoismus ist was Gutes, wirklich. Man kann egoistisch und trotzdem hilfsbereit sein. Das eine schließt das andere nicht aus, aber man muss darauf achten, wann man ausgenutzt werden soll. Und da jetzt zu meiner Schwester. Vor gut einem Jahr rief sie an, da zog sie gerade um mit ihrem Verlobten von einer Mietwohnung in ein Rhein-Mittelhaus, das sie gekauft haben. Und sagte zu mir, und diese Art von Frage, da werde ich sofort hellwach, sofort. Wenn mich jemand fragt, na, was machst du denn übernächsten Samstag so ab 8 Uhr? Wenn mich jemand sowas fragt, was machst du nächste Woche Mittwoch, dann wird es nicht heißen, oh, ich habe einen Privatjet gechartert, lass uns mal zusammen in die Karibik fliegen. Dann heißt es immer, ich ziehe gerade um, ich muss gerade irgendwelchen Dreck aus meinem Garten von A nach B schaufeln, immer nur sowas. Das heißt, immer wenn euch jemand fragt, was machst du dann und dann, ist das schon eine Frage, also das ist schon manipulativ aufgebaut, diese Gesprächsführung. Und ich wusste schon, also Ich muss mal meinen Terminplaner gucken, aber so wie es aussieht, ist der Tag bei mir voll mit Besichtigungsterminen. Und das sage ich schon aus Reflex. Das ist natürlich gelogen. Der Tag hatte nichts, da war nichts. So. Aber das ist das Erste, was ich sage, wenn mich jemand so fragt, was machst du nächste Woche Donnerstag? Oh, sage ich, da habe ich einen Besichtigungstermin um 10, um 14, um 13.30 Uhr und um 16.15 Uhr. Gleich, um auch keine Lücken dazwischen zu lassen. Und dann, nachdem ich das gesagt habe, sage ich dann, wieso, was hast du denn auf dem Herzen? Und dann rückte sie mit der Sprache raus, ja, wir machen ja unseren Umzug und wir haben 5 Umzugshelfer, aber wäre schön, wenn du auch noch mitmachen würdest. So, wenn man 5 Umzugshelfer hat, was soll ich denn da auch noch nebenstehen und meinen Rücken schinden? Sag ich, ja, ich hätte dir ja gern geholfen, sage ich, aber wie Termine stehen, sage ich, da kann ich nichts dran machen, du weißt ja, Arbeit geht vor. Okay, dann war ich raus aus dem Thema und der Umzug hat trotzdem geklappt. So. Und jetzt diese fiese Art der Fragestellung, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, nee, da habe ich nichts vor. Dann hätte sie gesagt, ja, cool, wir ziehen um, dann kannst du mir ja helfen. Das hätte sie dann gesagt. Und dann hätte sie einen gehabt. So, dann zu sagen, okay, ich will dir nicht helfen, ist natürlich stumpf, wäre natürlich auch ehrlich gewesen, hätte ich im Zweifelsfall auch gemacht. Aber wenn mir einer schon so die Frage stellt, was machst du denn übernächsten Samstagvormittag, dann bin ich immer schon gleich hellwach. So, der will mir nichts Gutes, der will mir nicht die Füße massieren. Der will, dass ich irgendwas schleppe, irgendwas schaufel, irgendwas umziehe. Und wenn euch jemand auf diese Art und Weise eine Frage stellt, dann müsst ihr auch sofort wach werden. Das habe ich gelernt. Also diese Frage hat nie was Gutes für denjenigen, der sie gestellt bekommt, im Sinn. Was machst du nächste Woche Freitag? Ganz Vorsicht, ganz Vorsicht. Und wenn es dann wirklich ein Freund ist, der eure Hilfe für irgendwas braucht, wenn er dann alleine steht und so weiter, dann natürlich mache ich das, die Frage stellt sich nicht, aber man muss wirklich aufpassen, das ist ein schmaler Grat, man wird sehr schnell ausgenutzt und steht sehr schnell 7 Stunden irgendwo rum, wo man überhaupt nicht sein will. Das habe ich alles gelernt. Oder genauso eine andere Freundin, auch eine Freundin, bekannte, alleinerziehende Mutter, mit der ich viele Jahre zu tun hatte, aber nie Vollkontakt. Also war wirklich nur, ich hatte in meiner Blue-Pill-Zeit gedacht, man kann mit Frauen auch irgendwie befreundet sein, bis ich immer mehr gemerkt habe, wie sie an einem zehren. Und die weiß natürlich auch, dass ich selbstständig bin, dass ich finanziell teilweise sehr gut aufgestellt bin und rief mich dann auch an vor ein paar Jahren und fragte mich, nachdem sie ihre Scheidung durch hatte, sie brauchte Liquidität und fragte mich, ja, wie bist du im Moment finanziell aufgestellt? Oh, sah ich ganz schlecht, sah ich. Gerade die Steuern gezahlt. Also genau das gleiche wie mit dem Umzug mit meiner Schwester. Sag gerade die Steuern, sag ich, nächsten Monat kommt die Vorauszahlung für die nächste Einkommenssteuer. Ganz schlecht, sag ich. Also wieso, was hast du denn? Ja, ich bin auch ganz schlecht aufgestellt im Moment. Ich bräuchte mal schnell 10.000 Euro, sagt sie zu mir. Kannst du mir die nicht irgendwie leihen? Ich sag ja. Also im Moment, sage ich, ist überhaupt nichts zu machen, sage ich. Die Geschäfte sind gerade nicht durchgelaufen, sage ich. Und wie gesagt, die Steuern, sage ich. Aber ich bin froh, dass ich selber gerade so über die Runden komme, sage ich. Also schlechtester Zeitpunkt, um mich zu fragen. So, ich drücke mich dann mit Absicht so diplomatisch. Also ich gebe die Manipulation zurück. Wenn ich gleich gesagt hätte, oh ja, toll, das letzte Jahr ist super gelaufen. Ich habe gerade nochmal 3 Häuser verkauft. Ich habe gerade 80.000 Euro gemacht. Ja, cool, dann leihen wir mal bitte 10.000 Euro. So, dann ist die Position, also sie rückt nicht gleich mit der Sprache raus. Und das finde ich dann auch eklig bei dieser weiblichen Manipulation. Wenn meine Schwester nicht sagt, sag mal, kannst du mir mal bitte nächste Woche Dienstag beim Umzug helfen? Sondern immer so verkapselt zu fragen, was machst du nächste Woche Dienstag? Und diese andere Frau auch, sag mal, wie sieht's denn finanziell gerade bei dir aus? Anstatt einfach zu sagen, du, ich brauch mal ein bisschen Liquidität, kannst du mir Kohle leihen? Also, dass sie das manipulativ aufbauen, um quasi einen schon in diese Bredouille zu bringen, dass man jetzt, dass sie einen jetzt moralisch greifen will. So, dass sie jetzt diesen, dass sie sich das manipulatorisch wie so ein Schachspieler schon zurechtgelegt hat, dass man jetzt schlechter und schwerer Nein sagen kann. So, finde ich sehr hinterhältig, diese Art der Fragestellung. Und da bin ich wahnsinnig sensibilisiert. Also wenn euch einer fragt, na, wie sieht es denn gerade geldtechnisch bei dir aus? Oh, immer schlecht, immer schlecht. Ich überlege schon, mein Auto verkaufen zu müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ganz schlecht. So. Also das habe ich gelernt. Nie erzählen, oh ja, ich habe gerade Geld verdient, dann kommen sie alle aus ihren Löchern. Das ist widerlich. Und Zeit hat man auch nicht. Man hat keine Zeit. Da muss man wirklich aufpassen. Also gerade bei diesen Frauen, die sind da wirklich, ich habe einen anderen Freund von mir, wenn der meine Hilfe braucht, sag mal, kannst du mir morgen mal bitte mich zum Flughafen bringen? Ich habe gerade keinen. Ja, okay, kein Ding, mache ich gerne. Weil ich auch diese ehrliche Art der Frage direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, was man will, bin ich immer Freund von gewesen im Freundeskreis. Im Bekanntenkreis und nicht diesen manipulativen Gesprächsaufbau. Und ich beherrsche das, ich bin da wahnsinnig redpilled, ich werde sofort wach, wenn ich merke, oh, diese Frage ist manipulativ. Das solltet ihr auch, daher sollte man das mal gehört haben. Und jetzt zu guter Letzt, das ist ja auch interessant, das möchte ich auch noch mit euch teilen, passt hier ganz gut rein. Ich habe ja im Autohaus eine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann, damals, Anfang der 2000er Jahre. Und da war ich in einem Autohaus, in dem ich gelernt habe, und die waren immer auf Ausstellungen, also so Wirtschaftsschauen. Da ist man dann hingefahren mit 20 Neuwagen, hat die ausgestellt und mit 2 Verkäufern und dem Chef und dann, um einfach hier diese Außenwirkung zu haben für Kunden und ins Gespräch zu kommen und Flyer zu verteilen und so weiter, um den Vertrieb letztlich anzukurbeln und gesehen zu werden. Das ist eine Form von Werbung. Und dann waren wir auf einem großen Parkplatz von einem ortsansässigen Möbelhaus. Da wurde das ganz groß veranstaltet, diese Wirtschaftsschau. Und da waren dann auch, weiß ich nicht, unzählige Autohäuser aus der Region, 15, 20 Autohäuser. Alle haben ihre Autos ausgestellt mit Schirmchen und kleinen Zelten, und um halt dieses Kundenspektakel zu veranstalten. Und dann lief da eine Moderatorin rum, die mit so einem Funkmikrofon und mit so einer Kamera dann das Ganze aufgenommen hat fürs Fernsehen oder für die Regionalzeitung und was auch immer die da gemacht haben. Und das lief auch über Lautsprecher auch noch parallel. So, also das, was sie gesagt hat, für die gesamte Veranstaltung zu hören. Und ich als junger Mann, also ich war da, wie alt war ich da? 23? Es war mir schon ein bisschen mulmig, so wenn die dann, also ich hatte keinen Bock drauf, ich war noch nicht so gesprächsfest, dachte ich, wenn die jetzt zu mir kommen, mein Chef hat schon gesagt, ja, du machst das, sagt er zu mir. Mach mal, sprich mal mit der. Er hat auch keinen Bock. Also mein Chef, ich habe schon gemerkt, er hatte keinen Bock und sagte zu mir, ich soll das dann machen. Naja, und dann kamen die dann noch tatsächlich zu mir. Und Ich war aber schon schlau, ich habe mir das schon richtig zurechtgelegt, ich habe mich aufmerksam zugehört, wie sie das mit den anderen macht, und da bin ich wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich gemerkt, wie sie die Frage stellt, wenn sie, weil sie wollte, sie wusste selber auch nichts, das habe ich gemerkt, die war nicht vom Fach, die wusste gar nichts, aber die war immerhin manipulativ in der Gesprächsführung so fit, dass sie das Problem immer dem anderen überreicht hat, was man jetzt erzählt. Und das hat sie ganz geschickt gelöst und gesagt hat, ja, hallo, ich bin hier von der Zeitung und Sie sind ja vom Autohaus so und so, sagte sie zu den anderen Autohausleuten, und Sie stellen ja hier den neuen Blablabla aus, den neuen VW, keine Ahnung, Golf oder Touran oder was auch immer. Was können Sie uns denn nur zu dem neuen Touran sagen, sagte sie. Mikrofon zu dem jeweiligen anderen Autohauschef. Und dann habe ich gemerkt, wie der ins Straucheln gekommen ist. Ja, sagt er, das ist der neue Touran und der ist ja 0,7 Liter sparsamer und die neue Abgasnorm. Und dann hat er da fünf Minuten lang sich einen zurechtgesabbelt, was überhaupt gar keinen interessiert hat. Und damit hat die Moderatorin das alles zu seinem Problem gemacht. Also diese ganze Gesprächsführung zu seinem Problem. Sie hat ihn immer wieder reden lassen. Das ist ja auch eine Kunst, den anderen reden zu lassen, damit man selber nicht viel reden muss. Und da habe ich gedacht, Mist, wie machst du denn das jetzt, wenn die zu mir kommt? Weil ich bin noch jung, ich weiß nicht viel. Das wusste ich selber. Also ich konnte mir selber eingestehen, dass ich nicht so toll bin, dass ich nicht so viel weiß, dass ich all diese Fragen aus dem Katalog vielleicht noch gar nicht beantworten kann, weil so lange bin ich noch gar nicht in diesem Team und so weiter. Und dann hatte ich, Mist. Und dann hatte ich mir das zurechtgelegt, dann bin ich auf die Lösung gekommen in der Gesprächsführung, wie ich dieses Gespräch zu meinen Gunsten lenken kann und nicht, dass ich die ganze Arbeit machen muss. Dass sie quasi mich ihre Arbeit machen lässt, diese Moderatorin, die da rumgegangen ist, oder diese Journalistin. Und dann kam sie zu mir und sagt, ja, Sie sind ja der Herr Magic von Autohaus so und so, sagt sie, weil wir hatten alle Namensschilder. Und dann, ja, Sie stellen ja hier aus den so und so. Was können Sie uns denn zu dem neuen Fabrikat sagen? Und dann hatte ich einen richtig hellen Moment, ich habe mich richtig gefreut. Und ich sagte zu ihr, ja, was genau möchten Sie denn wissen? Das werde ich nie vergessen. In dem Moment habe ich ihr diese manipulative Fragestellung zurückgegeben. Also sie hat mir den Ball der Arbeit gegeben und ich habe ihr den Ball der Arbeit zurückgegeben. So, was soll ich denn, ich bin ja gerne bereit, was darüber zu erzählen, aber was genau möchten Sie denn wissen, habe ich gesagt. Und dann fing sie an, da wäre ich, ja, und dann habe ich richtig gemerkt, wie sie, und dann fängt sie an, über die Farbe zu reden. Ja, der hat ja eine schöne Farbe, dieses Schwarz, das gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich gemerkt, wie sie ins Straucheln gekommen ist, weil sie konnte mir gar keine konstruktive Frage stellen. Sie war gar nicht in der Lage, sie wusste überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist das neue Schwarz Metallic, freut mich, dass es Ihnen gefällt. Da haben die Herrschaften in der Designabteilung wieder was Tolles angemischt, das heißt Perlmutt, Schwarz, bla bla bla. So, ich komme so doch gerne mal vorbei ins Autohaus, da gibt es auch noch eine andere Schwarznuance, da gibt es auch noch in Matt und in Metallic, je nachdem, was Sie da haben wollen, finden wir auch für Sie die passende Farbe. So, und dann nochmal Sie, und dann bin ich auch ganz schnell wieder losgeworden, weil ich gemerkt habe, oder weil sie auch gemerkt hat, okay, ich gebe ihr immer wieder diesen Ball zurück. So, das war ein ganz kurzes Gespräch, weil ich nicht wie die anderen, und dann war ich erleichtert, so, weil ich nicht so viel erzählt habe, das war toll. Ich bin souverän aus der Situation rausgekommen, also das war wirklich toll, das werde ich nie vergessen. Wenn irgendwer fragt, was können Sie denn dazu erzählen? Ja, was möchten Sie wissen? So, das ist eine tolle Art und Weise, damit umzugehen. Und ja, Männer, also wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich finde es wirklich interessant. Ich finde es wirklich interessant, dass mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, mit dieser anderen Bekannten, die Geld will, das sind einfach interessante Dinge, sollte man mal von gehört haben, um da wirklich in der Lage zu sein, wenn man so eklig manipuliert werden soll, zu seinen Ungunsten, finanziell, zeittechnisch, finanziell oder arbeitstechnisch, dass man selber plötzlich derjenige werden soll, der arbeitet, obwohl der andere eigentlich arbeiten sollte, da werde ich hellwach. Und ich bin hellwach. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Abos. Es sind ja nur noch 25 bis 1000. Dann haben wir den Meilenstein. Sollten wir bald hinkriegen. Ich bin gespannt, also wirklich, muss ich sagen. Danke, Männer, für euren Support und wir sehen uns morgen. Tschüss!